Guten Tag, mein Name ist Monika Schneider. Ich würde gerne einen internationalen Studentenausweis kaufen und habe noch einige Fragen dazu. Können Sie mir sagen, welche Vergünstigungen man durch den Ausweis hat und in welchen Ländern er anerkannt wird? Außerdem würde ich gerne wissen, was der Ausweis kostet und wie lange er gültig ist. Wenn ich den Ausweis beantrage, wie lange muss ich dann warten, bis er fertig ist? Kann vielleicht auch meine Freundin den Ausweis abholen, falls ich dann nicht hier bin? Eine Frage habe ich noch. Was muss ich mitbringen, wenn ich den Ausweis beantrage? Brauchen Sie auch ein Passfoto von mir? Entschuldigen Sie die vielen Fragen, aber es ist alles ganz neu für mich.